Erster Hörer, Israel. Ihr geht jetzt über den Jordan. Ihr werdet ein Land bekommen. Dort leben Völker, die stärker sind als ihr. Ihre Städte sind groß und haben hohe Mauern. Zweiter, es ist ein großes Volk, die Anakiter. Ihr kennt sie schon. Man sagt, niemand kann die Anakiter besiegen. Dritter, wisst jetzt, Jahwe, euer Gott, geht vor euch her. Er ist wie ein Feuer. Er wird diese Völker zerstören. Ihr werdet sie schnell aus ihrem Land vertreiben. Jahwe hat es euch versprochen. Vierter, denkt nicht, Jahwe gibt uns das Land, weil wir gut sind. Nein, Jahwe vertreibt diese Völker. Er tut es wegen ihrer schlechten Taten. Fünfter, ihr bekommt das Land nicht, weil ihr gut seid. Jahwe vertreibt die Völker. Er tut es wegen ihrer schlechten Taten. Er erfüllt auch sein Versprechen an Abraham, Isaak und Jakob. Sechster, versteht, Jahwe, euer Gott, gibt euch das Land nicht, weil ihr gut seid. Ihr seid ein stures Volk. Siebter, denkt daran und vergesst nicht, ihr habt Jahwe in der Wüste wütend gemacht. Seit ihr aus Ägypten kamt, wart ihr ungehorsam. Achter, am Berg Horeb habt ihr Jahwe wütend gemacht. Jahwe war sehr zornig. Er wollte euch zerstören. Neunter, ich stieg auf den Berg. Ich sollte die Steintafeln holen. Sie waren ein Zeichen für Jahwes Versprechen. Ich blieb 40 Tage und 40 Nächte dort. Ich aß und trank nichts. Zehnter, Jahwe gab mir 2 Steintafeln. Gott selbst hatte sie beschrieben. Darauf standen alle Worte, die Jahwe am Berg gesagt hatte. Er sprach zu euch aus dem Feuer. Elfter, nach 40 Tagen und 40 Nächten gab Jahwe mir die 2 Steintafeln. Darauf standen seine Gesetze. Zwölfter, dann sagte Jahwe zu mir, geh schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, ist schlecht. Sie haben meinen Weg schnell verlassen. Sie haben sich ein Götzenbild gemacht. Dreizehnter, Jahwe sagte auch zu mir, ich sehe, dieses Volk ist sehr stur. Vierzehnter, lass mich sie zerstören. Ich will ihren Namen vergessen machen. Ich mache dich zum Vater eines neuen Volkes. Dieses Volk wird größer und stärker sein. Fünfzehnter, ich ging zurück und stieg vom Berg hinab. Der Berg brannte hell. Ich hatte die 2 Gesetztafeln in meinen Händen. Sechzehnter, ich sah, ihr hattet gegen Jahwe, euren Gott, gesündigt. Ihr habt ein goldenes Kalb gemacht. Ihr habt Jahwes Weg schnell verlassen. Siebzehnter, ich nahm die 2 Tafeln. Ich warf sie aus meinen Händen. Sie zerbrachen vor euren Augen. Achtzehnter, dann kniete ich vor Jahwe nieder. Ich tat es wie beim ersten Mal, 40 Tage und 40 Nächte aß und trank ich nichts. Ich betete wegen eurer Sünde. Ihr habt getan, was Jahwe nicht mochte. Das machte ihn wütend. Neunzehnter, ich hatte Angst vor Jahwes Zorn. Er wollte euch zerstören. Jahwe hörte auch dieses Mal auf mich. Zwanzigster, Jahwe war auch sehr wütend auf Aaron. Er wollte ihn zerstören. Ich betete damals auch für Aaron. Einundzwanzigster, ich nahm das Kalb, das ihr gemacht hattet. Es war ein Zeichen eurer Sünde. Ich verbrannte es. Ich zermalte es zu feinem Staub. Diesen Staub warf ich in den Bach vom Berg. 22. Ihr habt Jahwe auch wütend gemacht. Das war in Tabera, Massa und bei den Lustgräbern. 23. Jahwe schickte euch von Kades Barnea. Er sagte, geht und nehmt das Land ein. Ich habe es euch gegeben. Aber ihr wart ungehorsam. Ihr wolltet Jahwe nicht vertrauen. Ihr wolltet nicht auf ihn hören. 24. Ihr wart immer ungehorsam gegen Jahwe. Das ist so, seit ich euch kenne. 25. Ich lag 40 Tage und 40 Nächte vor Jahwe. Ich kniete nieder. Jahwe hatte gedroht, euch zu zerstören. 26. Ich betete zu Jahwe und sagte, Herr Jahwe, zerstöre dein Volk nicht. Es ist dein Besitz. Du hast es mit großer Macht gerettet. Du hast es aus Ägypten geführt. 27. Denk an deine Diener, Abraham, Isaak und Jakob. Sieh nicht auf die Sturheit deines Volkes. Sieh nicht auf ihre Bosheit und Sünde. 28. Sonst sagen die Leute in Ägypten, Jahwe konnte sie nicht ins Land bringen. Er hat sie gehasst. Darum hat er sie in der Wüste sterben lassen. 29. Sie sind doch dein Volk und dein Besitz. Du hast sie mit deiner großen Kraft geführt.